Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 34. Psalm, Psalm 34, Vers 18. Der Herr hört sein Volk, wenn es ihn um Hilfe anfleht, und rettet es aus aller Not. Gott segne dieses Wort. Gottes Hilfe in der Not. In diesem kurzen Bibelvers sehen wir, dass Gott bei uns ist und uns beisteht, wenn wir ihn um Hilfe anflehen. Wenn wir in so einer Situation sind, um ihn um Hilfe anzuflehen, geht es uns offensichtlich nicht so gut und wir sind oft verzweifelt oder wissen gar nicht mehr weiter. Und wenn er nun von seinem Volk spricht, so können wir das eben auch sehen, dass es alle Menschen sind, die zu ihm kommen, mit Herzen, schweren Herzen, die in der Not sind. Und er gibt uns das Versprechen, dass er uns aus aller Not retten wird. Aus aller Not heißt eben aus aller Not. Das heißt, egal was es ist, was der Zustand nun sein mag, was die Schwierigkeit nun sein mag, gibt uns ein Versprechen, dass er uns daraus retten wird. Und das ist ein wunderbares Versprechen. Es ist unglaublich, dass wir diese Wahrheit haben. Und wir finden dies auch nur in der Bibel. Und Gott hört uns nicht nur, wenn wir ihm zu Hilfe, um Hilfe bieten, anflehen, anrufen, aber er rettet uns auch. Und das aus aller Not. Gottes Hilfe in der Not ist die beste und einzige Hilfe, die er uns gibt und anbietet. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für diese Wahrheit, für deine Hilfe in der Not, egal was die Situation nun sein mag. Wenn wir zu dir aufrufen, aber Vater, zu dir kommen und dich anflehen um Hilfe, dann rettest du uns, alle Menschen, zu dir kommen alle gläubige Menschen und ohne Ausnahme. Und egal, was die Situation ist, du bist da und rettest uns aus aller Not. Wir danken dir, Herr Jesus, für dein Mitleid und dafür, dass wir zu dir kommen können als reuige Sünder und sind dankbar für alles das, was du für uns tagtäglich tust. In Christus Namen, in Jesus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.